Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK antwortete am 14. Juli auf die Fragen des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die USA den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 der TVRK als eine weltweite Drohung brandmachten und erneut eine Sanktionsresolution gegen die TVRK zu fabrizieren versuchen. Darin hieß es: Nach der Notsitzung des UNO-Sicherheitsrates verleumdeten die USA jeden Tag den Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete und hetzten ihre Handlanger zur Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung für die Herstellung der Atmosphäre der Sanktionen gegen die TVRK auf. Sie verteilten im UNO-Sicherheitsrat den Entwurf zur erneuten Sanktionsresolution und machten bekannt, dass sie diesmal ohne Kompromiss diesen zur Abstimmung bringen würden. Der Versuch der USA für die Annahme der Sanktionsresolution gegen die TVRK ist ein Ausdruck ihrer verruchten bösen Absicht dafür, mit ihrer extremen feindseligen TVRK-Politik und atomarer Drohung und Erpressung ihre Verbrechen, die TVRK zur Verstärkung der atomaren Streitkräfte getrieben zu haben, zu verbergen und die Souveränität und Existenzrechte der TVRK mit Füßen zu treten. Durch den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Fassung 14 zeigte die TVRK ihren Willen und ihre Fähigkeit eindeutig dazu, das Kernstück der USA mit einem Schlag völlig zu zerstören, falls sie leichtsinnig nicht handeln. Dass sich die USA ohne Überlegung über die strategische Stellung der TVRK auf dem höchsten Niveau weiterhin mit Sanktionen und Erpressungen gegen die TVRK beschäftigen, bedeutete es, dass sie selbst ihr Grab schaufeln. Falls auf dem UNO-Sicherheitsrat erneut die Sanktionsresolution verabschiedet wird, wird die TVRK dementsprechend eine Gegenmaßnahme treffen und darauf mit Gerichtsaktion antworten.